Wissenschaft im Brennpunkt. Hören Sie genau hin. Zweimal Acetylsalicylsäure mit Vitamin C. Einmal das Original Aspirin für 4,56 Euro. Einmal die Kopie von Ratiopharm, Preis 3,59 Euro. Das sind 21% Unterschied. Haben Sie es gehört? Optisch scheint die Kopie intensiver zu sprudeln. Dafür bleibt nach dem Auflösen ein wenig mehr Pulver auf dem Grund des Glases zurück. Im Geschmack wirkt das Bayer-Produkt strenger, mehr nach Arznei, während Ratiopharm seiner Version mit Aromastoffen eine fruchtige Anmutung verpasst. Die Wirkung dagegen dürfte annähernd gleich sein. Original und Kopie. Was unterscheidet Generika von Markenpräparaten? Ein Feature von Volkhard Wildermuth. Zwei Mittel gegen Heuschnupfen. Einmal Vividrin von Dr. Mannpharma, der Klassiker für die Doppelpackung aus Nasenspray und Augentropfen. Wer stattdessen zu dem Generikum greift, spart über 4 Euro, das sind 30%. Manche Patienten klagen aber, dass einige der Kopien, anders als das Original, in den sowieso von der Allergie gereizten Augen brennen. An der Wirksubstanz kann es nicht liegen, die ist bei Original und Nachahmung identisch. Wahrscheinlich reagiere sie auf einen der Hilfsstoffe. Tabletten. Millionen von Tabletten. Aus einem großen Trichter rieseln sie aufs Fließband, werden in langen Reihen sortiert, rutschen ordentlich in Plastikstreifen, eine Folie wird aufgeschweißt. Am Ende legt die Maschine den Beipackzettel dazu und faltet blitzschnell um alles die Pappschachtel mit dem Logo TAD. TAD, das ist ein mittelständischer Generika-Hersteller in Cuxhaven. Jahresumsatz rund 50 Millionen Euro. Im Angebot 80 Wirksubstanzen in 300 Darreichungsformen. Vom Rheumamittel bis zur Parkinson-Pille, vom Blasentee bis zum Herzmedikament. Verantwortlich für den Betrieb ist der Apotheker Jens-Peter Schütz. Obwohl er bei TAD Medikamente nur nachbaut, langweilt er sich nicht. Das ist wirklich spannender als ein Krimi. Vor 10 Jahren hat es gereicht, dass man innerhalb von, nach Patentablauf so 4-6 Wochen auf dem Markt war. Das ist immer schneller geworden und inzwischen haben wir es so, dass wir mit 0:01 auf dem Markt sind. Das heißt, wenn das Patent bis 24 Uhr eines Datums läuft, sind wir am nächsten Tag um 0:01 in dem Markt drinne. Das heißt, die Apotheken morgens um 8 Uhr, wenn die ihre Schlüssel rumdrehen, haben die bereits unsere Ware im Schub. Und das ist ein ungeheurer Erfolgsfaktor. Wenn sie das nicht hinkriegen, dass sie zum Tag 1 auf dem Markt sind, sind ihre Erfolgsaussichten schon deutlich geringer. Innerhalb von Tagen entscheidet sich, welcher von oft 10, 20 Generika-Herstellern das Rennen an den Apothekentresen macht. Die anderen können dann nur noch die Preise senken, um im Geschäft zu bleiben. So fallen die Kosten für ein Medikament in den Wochen nach Patentablauf häufig um 60, 70, manchmal um 80%. Die Gewinnspannen sind klein. Das muss die schiere Masse der Tabletten ausgleichen. Pharmaforschung ist riskant. Die Firmen testen Tausende von Substanzen in langen, kostspieligen Versuchsreihen, nur um sie am Ende in den Abfall zu geben. Manchmal aber bringt ein Wirkstoff die Therapie einer häufigen Krankheit einen entscheidenden Schritt weiter. An einem solchen Blockbuster kann das Unternehmen Millionen verdienen, weil die Patente die Konkurrenz jahrelang von diesem Markt ausschließen. Wenn dann der Schutz der Patente ausläuft, drängen die Generika-Unternehmen nach und bieten ihre Kopien des Originals an. Die sind deutlich billiger, schließlich fallen kaum noch Forschungskosten an. Deutschland liegt im internationalen Vergleich weit vorne in der Nutzung dieser Analogpräparate. Das spart den Kassen jedes Jahr Milliardenbeträge. Und Forscher der Universität Bremen rechnen im Arzneimittelreport 2005 vor, dass sich weitere 3,8 Milliarden Kosten vermeiden ließen, wenn die Generika wirklich konsequent verschrieben würden. Seit gut 20 Jahren sind die Nachahmerprodukte auf dem deutschen Markt. Anfangs wurden sie als Billigmedizin angegriffen. Heute gesteht selbst die Hauptgeschäftsführerin des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller Cornelia Itzer zu, dass Generika aus dem Gesundheitssystem nicht mehr wegzudenken sind. So klar, wie wir für Patentschutz eintreten, so klar akzeptieren wir auch, dass nach Ablauf des Patentschutzes Nachahmung von Originalpräparaten möglich sein muss. Natürlich befürworten wir bei Altpräparaten auch einen Preiswettbewerb, denn dadurch können finanzielle Mittel freigesetzt werden für innovative Arzneimittel, die dringend benötigt werden. Dass Ressourcen im Gesundheitssystem knapp sind, ist bekannt. Insofern Preiswettbewerb im Altpräparatemarkt ist völlig okay. Andersherum will auch Generika-Hersteller Jens-Peter Schütz nicht am Patentschutz rütteln. Selbst wenn er in dieser Zeit nicht an einem Medikament verdienen kann. Auch ein generisches Unternehmen ist darauf angewiesen, dass die Forschung in Deutschland und weltweit weitergetrieben wird, weil diese Umsatzpotenziale, die mit neuen Produkten aufgebaut werden, sind dann irgendwann die Umsatzpotenziale, die Generika-Firmen eben haben. Überhaupt, forschendes Unternehmen, Generika-Unternehmen, die Unterschiede sind längst nicht mehr so eindeutig. Viele bekannte Pharmanamen haben eigene Generikasparten, weil sie den Umsatz nach Ablauf eines Patentes nicht den Nachahmern überlassen wollen. Jüngstes Beispiel für diesen Trend ist der Kauf von Hexal durch Novartis. Andersherum ist Hexal ein Beispiel für einen Generikahersteller, der selbst forscht und zum Beispiel bei den Pflastern eigene Patente hält. Es ist auch durchaus üblich, dass sowohl Originalhersteller als auch Nachahmer die Pillen gar nicht selbst produzieren, sondern sie von ein und demselben Hersteller beziehen, dass die Tabletten in den unterschiedlichen Schachteln also identisch sind. Klagen über die Qualität der Generika sind da wirklich unbegründet, das bestätigt auch der Arzt und Apotheker Dr. Wolfgang Becker-Brüser, Herausgeber des pharmakritischen Arzneitelegramms. Wenn man das objektiv betrachtet, und zwar hinsichtlich der überprüften Qualität der Produkte, dann gibt es heutzutage wirklich keinen Grund mehr dafür, Generika, bloß weil sie preiswerter sind, als schlechtere Produkte anzusehen. Die pharmazeutische Qualität, also die Wirkstofffreisetzung, Wirkstoffgehalt, Reinheit des Wirkstoffes, das ist heute alles so in Ordnung, mindestens so gut wie die Originale. Planung, das ist das A und O der Generika-Hersteller. Anders als die forschenden Unternehmen orientieren sie sich weniger an den unvorhersehbaren Durchbrüchen in Wissenschaft und Medizin als an den verlässlichen Daten der Patentämter. Grundsätzlich findet hier ein sehr, sehr großes Screening statt in allen generischen Häusern, so auch bei TAD. Das ist einmal patentgetrieben, das heißt, dass wir uns sehr, sehr genau angucken, welche Patente in nächster Zeit auslaufen. Da liegt ein wichtiger Punkt für den Erfolg eines generischen Unternehmens. Und der zweite Punkt, der genauso wichtig ist, zu verfolgen, wie wirtschaftlich sinnvoll sind überhaupt diese Substanzen. Das heißt, wie groß sind eigentlich die Märkte? Wenn ein Präparat nur 1 Million Euro Umsatz im Jahr verspricht, ist es für Jens-Peter Schütz uninteressant. Sind es aber 100 Millionen, dann werden fast alle Generika-Hersteller aktiv und das schon weit im Vorfeld des Patentablaufs. In der Regel planen wir mit 7 Jahren Vorlaufzeit. Da ist natürlich einkalkuliert, dass die eine oder andere Sache in der Entwicklung auch mal schief gehen kann. Aber die Praxis zeigt leider, dass das auch relativ oft der Fall ist. Wenn Sie sich 100%ig sputen würden, könnten Sie es in 4 Jahren schaffen, wenn Sie richtig gut sind. Aber da dürfte dann gar nichts schief laufen. Von insofern mit 7 Jahren, das ist eigentlich zurzeit unsere Planung. Generika enthalten denselben Wirkstoff wie das Original. Aber das heißt noch lange nicht, dass es keine Unterschiede gibt, wie Professor Henning Blume, lange Jahre Leiter des Zentrallaboratoriums Deutscher Apotheker, immer wieder festgestellt hat. Wenn 2 Großmütter jeweils einen Käsekuchen backen, auch dann, wenn gleiche Ingredienzien drin sind, dann schmecken die doch etwas unterschiedlich. Und so ist eben die galenische Verpackung, wie wir sagen, also die Technologie, die in der Tablette drin ist, wie fest sie verpresst ist und welche Hilfsstoffe verwendet werden, das kann unterschiedlich sein. Und das kann sich letztendlich auch auf die Wirksamkeit auswirken. Das heißt, die Wirkung kann vielleicht ein bisschen schneller anfluten, wie wir sagen, oder sie kann etwas intensiver ausfallen. Diesen Unterschieden sind allerdings enge Grenzen gesetzt. Entscheidend ist die sogenannte Bioäquivalenz. Was darunter zu verstehen ist, wird für jedes Medikament in den internationalen Arzneibüchern genau festgelegt. Der Wirkstoffgehalt einer Kopfschmerztablette darf zum Beispiel nicht mehr als 5% vom Original abweichen. Außerdem muss 85% des Wirkstoffs innerhalb einer halben Stunde freigesetzt werden. Viele Generika und Originale lösen sich schon nach 5 Minuten auf. Nur wenige Präparate benötigen die vorgegebenen 30 Minuten. Wer unter Kopfschmerzen leidet, wird diese Unterschiede relevant finden. Weil es sich aber nicht um eine lebensbedrohende Krankheit handelt, sind die Vorschriften nicht so streng. Bei Präparaten für Zuckerkranke, Epileptiker oder Transplantatempfänger legen die Arzneibücher dagegen deutlich höhere Anforderungen fest. An seinem Institut Socratec prüft Henning Blume für die Generika-Hersteller, ob die Medikamentenkopien den Kriterien der Bioäquivalenz standhalten. Also da wird zum Beispiel das Originalpräparat und ein Generikum bei 24 jungen, gesunden Männern und Frauen, so im Alter von 18 bis 55 Jahren, untersucht. Und dann nehmen diese Probanden zu zwei verschiedenen Gelegenheiten die beiden Produkte ein. Es wird zu bestimmten Zeitpunkten Blut abgenommen und man analysiert dann dort, wie schnell und wie quantitativ der Wirkstoff aus den Tabletten in den Organismus aufgenommen wird. Und wenn dieses gleich schnell und gleich quantitativ erfolgt, dann schließt man daraus, dass die beiden Produkte gleiche therapeutische Effekte erzielen werden. Mit diesen Daten kann ein Generika-Hersteller dann gegen Ende der Patentschutzzeit zum Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gehen und eine sogenannte bezugnehmende Zulassung beantragen. Also eine Zulassung, die sich auf die klinischen Studien des Patentinhabers mit den Originalpräparaten beruft. Wird die Zulassung erteilt, darf das Nachahmerpräparat dann nach Ablauf des Patents in den Apotheken verkauft werden. Im Labor der TAD in Cuxhaven werden Tabletten in künstlichem Magensaft gerührt, um die Wirkstofffreisetzung zu messen. Die Entwicklung eines Generikums beginnt allerdings nicht im Labor, sondern am Schreibtisch. Viele Informationen zu einer Tablette finden sich in den Patentschriften und in den Unterlagen bei den Zulassungsbehörden. Die entscheidenden Details lassen sich allerdings nicht erlesen, sie müssen analysiert werden. Deshalb verfügt TAD auch über leistungsfähige Labore. Die Glaskolben, Analysemaschinen und Tablettenpressen in Cuxhaven dienen allerdings vor allem der Überwachung der Qualität der laufenden Produktion. Die eigentliche Entwicklung der Generika muss Jens Peter Schütz an Laboratorien in anderen Ländern abgeben. Wir hatten in Deutschland die Situation gehabt, dass wir vor Patentablauf einer Substanz keinen Gramm dieser Substanz in den Händen halten durften oder in den Gebäuden haben durften. Wir durften daran nichts experimentieren und das war für uns in Deutschland ein sehr, sehr großer Nachteil, weil wir mussten für diese Entwicklung immer ins Ausland gehen. Beispielsweise Island war sehr beliebt, Indien ist sehr beliebt, wo man was machen kann, auch Kanada ist sehr beliebt. Und mussten dann mit der Nacht des Patentablaufes diese Sachen für viel Geld hier nach Deutschland importieren, über Flugzeug beispielsweise. Was natürlich zur Folge hatte, dass hier in Deutschland diesbezüglich sehr viele Arbeitsplätze vernichtet worden sind. Auf EU-Ebene ist inzwischen geregelt, dass Generika-Hersteller noch vor Ablauf des Patentes mit kleinen Mengen einer Substanz arbeiten dürfen. Seitdem rührt man in Cuxhaven auch Originaltabletten im künstlichen Magensaft. Alle Generika erfüllen die Kriterien der Bioäquivalenz. Sie erzielen die gleiche Wirkung wie das Original, senken den Blutdruck oder beseitigen Bakterien. Das heißt aber nicht, dass es völlig egal ist, welches Präparat der Arzt verschreibt. Denn der einzelne Patient kann durchaus unterschiedlich auf ein und denselben Wirkstoff in Tabletten verschiedener Hersteller reagieren. Das liegt nach Erfahrung von Wolfgang Becker-Brüser meist an den Hilfsstoffen. Das kann Laktose sein, das können aber auch vor allen Dingen in flüssigen Zubereitungen Parabene sein, also bestimmte Konservierungsmittel. Das können auch Farbstoffe sein. Und in solchen Situationen muss man dann sich genau angucken, was in diesen Arzneimitteln drin ist und auch bestimmte Arzneimittel einfach ausschließen für bestimmte Patienten, dass diese die nicht erhalten dürfen. Das betrifft natürlich Generika genauso wie Originale. Wer an einer Milchzuckerunverträglichkeit leidet, darf keine Tablette aus Laktose erhalten. Für trockene Alkoholiker dagegen sollten alkoholische Tropfen tabu sein. Es ist die Aufgabe des Arztes, hier auf die besonderen Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten zu achten. Die große Mehrheit der Kranken kommt aber mit den pharmazeutischen Hilfsstoffen problemlos zurecht und kann deshalb die billigste Variante eines Medikamentes erhalten. Die Leitlinien der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft raten nur zur Vorsicht, wenn ein bei einem Patienten gut wirksames Medikament umgestellt werden soll. Das betrifft vor allem chronisch Kranke, die eine Dauermedikation erhalten. Für besonders problematisch hält Henning Blume Umstellungen bei der Therapie einer Epilepsie, einer Zuckerkrankheit oder bei der Unterdrückung des Immunsystems nach einer Organtransplantation. Diese Patienten erhalten häufig Retardarzneimittel, die ihren Wirkstoff nicht auf einmal freisetzen, sondern langsam, über Stunden verteilt. Hier müssen konstante und kalkulierbare und prognostizierbare Wirkungen erreicht werden, sodass man grundsätzlich sagen kann, bei Retardarzneimitteln ist es immer kritisch, jede Umstellung ist schwierig, denn es kommt ja auch zum Beispiel der Patient selber dazu, der natürlich auch verunsichert ist, wenn er plötzlich ein neues Arzneimittel bekommt. Und auch diese Frage muss berücksichtigt werden, also diese psychologische Komponente. Hier sind die Ärzte gefordert. Wenn billigere Generika auf den Markt kommen, sollten sie eine Umstellung genau verfolgen, damit sich kleine Unterschiede zum Beispiel in der Wirkstofffreisetzung nicht nachteilig auswirken. Entscheidend ist auch eine vernünftige Aufklärung. Nur wenn der Patient das Gefühl hat, nicht mit einem Billigprodukt abgespeist zu werden, sondern preiswerte Qualität zu erhalten, wird er sein Medikament auch verlässlich einnehmen. Wie ein Chefkoch seine Soße schlürft und abschmeckt, so saugt im Labor der TAD eine ultrafeine Analyseapparatur beständig Probe auf Probe ein und analysiert, ob die Medikamente wirklich ihrer komplizierten Rezeptur entsprechen. Eine Tablette ist schließlich weit mehr als nur ein Wirkstoff. Die Apotheker feilen lange an der Mischung der Zutaten, bis die Presslinge fest genug sind, um die harsche Behandlung in den Produktionsanlagen zu überstehen und sich doch schnell und verlässlich auflösen. Aber nicht nur die mechanischen Eigenschaften müssen stimmen. Jens-Peter Schütz hält den Geschmack für genauso wichtig. Die meisten Wirkstoffe sind äußerst bitter, extrem bitter. Wenn Sie die auf der Zunge hätten oder im Rachenraum, würden Sie sofort ausspucken. Also eine große Aufgabe für uns liegt darin, die reinen Wirkstoffe so zu kaschieren, dass sie geschmacksneutral sind, dass Sie die nicht sofort wieder aufspucken, sondern dass erst dieser bittere, gemeine Geschmack in den Magen oder im Darm kommt, wo Sie bekanntlich keine Geschmacksnerven haben und das dann nicht mehr wahrnehmen. Damit eine Tablette allen Anforderungen gerecht wird, besteht sie am Ende der Entwicklung aus einer langen Liste von Zutaten. Wenn die erst einmal genehmigt ist, darf das Produkt nicht mehr davon abweichen. Die Behörden verlangen, dass auch winzigste Verunreinigungen ausgeschlossen werden. Deshalb schlürft die Analysemaschine den ganzen Tag neue Proben ein, um die Qualität der Tabletten Charge für Charge zu dokumentieren. Generika bieten Qualität für weniger Geld. Es mag Probleme bei einzelnen Patienten geben, die Umstellung von Dauerbehandlungen ist vielleicht nicht so einfach. Im Großen und Ganzen aber profitieren Kranke, Ärzte und Kassen gleichermaßen von den Generika. Nicht so begeistert sind naturgemäß die Hersteller der Originalpräparate. Wenn das Ende des Patentschutzes näher rückt, versuchen sie deshalb, sich eine gute Startposition im Wettkampf mit den Generika-Anbietern zu verschaffen. Das ist nur natürlich. Manchmal aber, findet Wolfgang Becker-Brüser, schießen die Firmen über das Ziel hinaus. Ein Beispiel ist jetzt aktuell Lamotrigin. Das ist ein Arzneimittel, da könnte man sagen, es ist ein heikles Gebiet, weil es ein Antiepileptikum ist. Und hier wird gesagt, dass Spiegelschwankungen entstehen können, dass sogar bis zu 50% angeblich die Spiegel sich unterscheiden könnten, wenn man auf ein Generikum umsteigt. Dummerweise werden aber die Nachfolgeprodukte auch wiederum von dem Originalhersteller hergestellt und produziert, sogar die Tabletten selbst. Das heißt, hier erhält der Patient in Verpackung eines Generikums von Ratiopharm oder Hexal ausgerechnet ein Originalprodukt. Also jeder Spruch, jede Warnung vor diesen Produkten ist nun wirklich reine Panikmache, um vor diesen für den Originalanbieter ungünstigen Effekt des Anwanderns auf Generika zu warnen. Original und Kopie sind in diesem Fall identisch. Die gewaltigen Schwankungen im Spiegel des Wirkstoffes sollen durch die ungewohnte Verpackung hervorgerufen werden, die die Patienten angeblich verunsichern würde. Dieses psychologische Argument für die Treue zu den Originalpräparaten greift allerdings zu kurz. Schließlich ist es auch bei den Originalen gang und gäbe, dass die Aufmachung eines Medikamentes verändert wird, etwa wenn sich der Name des Herstellers nach einer Fusion ändert. Eine weitere Möglichkeit, Generika abzuwehren, ist am Wirkstoff anzusetzen und diesen etwas zu verändern. Viele Wirkstoffe sind Gemische von links und rechts drehenden Bestandteilen. Wenn ich jetzt davon die eigentlich wirksamen isoliere, habe ich dann eigentlich ein neues Arzneimittel. Es kriegt einen neuen Namen und diesen angeblich neuen Wirkstoff kann ich dann wieder neu patentieren lassen. Es fängt von vorne die Patentschutzzeit an. Und alles das, was an Nachfolgeprodukten kommt, kann ich dann zum alten Schnee rechnen. Dass man aber eigentlich dadurch ein bewährtes Arzneimittel vom Markt zu verdrängen versucht und austauscht gegen ein angeblich neues, was sich wahrscheinlich nicht viel oder gar nicht von dem alten unterscheidet, darf man nicht aus dem Auge verlieren. Der therapeutische Mehrwert dieser sogenannten Analogwirkstoffe ist recht unterschiedlich. In einigen Fällen sind sie tatsächlich verträglicher, in anderen werden sie vor allem auf den Markt gebracht, um die Generika auszubremsen. Gerade erst hat die EU-Kommission ein Strafgeld in Höhe von 60 Millionen Euro verhängt, weil ein Originalanbieter mit falschen Daten eine Verlängerung eines Patentes erreicht und so Generika jahrelang vom Markt ferngehalten hatte. Das betroffene Unternehmen wird gegen diese Strafe klagen. Wie auch immer das Verfahren letztlich ausgeht, es zeigt, die Originalhersteller sind nicht bereit, ihren Markt kampflos zu öffnen. Aber auch die Generika-Firmen arbeiten mit allen Tricks. Bei verschreibungspflichtigen Medikamenten sind die Apotheker eigentlich verpflichtet, das billigste Produkt abzugeben. Sie haben dadurch auch keinen Nachteil. Schließlich erhalten sie in jedem Fall einen festgelegten Satz, egal wie hoch ihr Umsatz ist. Nach Erfahrung mehrerer Verbraucherschutzorganisationen versuchen aber gerade die großen Generika-Hersteller ihren Pillen Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, indem sie den Apotheken Rabatte in Form von Gratispackungen anbieten. So lassen sich auch vergleichsweise teure Generika verkaufen. Die Mehrkosten tragen die Kassen. Auch bei den frei verkäuflichen Medikamenten gibt es Marktverzerrungen durch Rabatte. Die Kunden sind also gut beraten, ausdrücklich die billigste Variante eines Medikamentes zu verlangen. In den Laboren der Generika-Firmen forschen die Apotheker normalerweise den Präparaten der Originalanbieter hinterher. Gelegentlich aber versuchen sie selbst innovativ zu sein. Zwar nicht bei der Entwicklung neuer Wirkstoffe, aber bei deren Verpackung. Sehr große Tabletten, die schwer sind zu schlucken, versuchen wir in eine Form zu bringen, dass sie sehr, sehr glitschig werden in dem Moment, wenn sie sie in dem Mund haben und damit besser schlucken können. Es gibt spezielle Zelluloseformen und diese Zellulose versuchen wir in einem Endbefilmungsschritt, in speziellen Wirbelschichtgranulierern, die Tablettenkerne, die gepresst sind, versuchen wir dann zu besprühen. Und in dem Moment, wenn die mit Luftfeuchtigkeit oder mit erhöhter Feuchtigkeit, entweder mit hoher Luftfeuchtigkeit, aber insbesondere natürlich mit Speichel in Verbindung kommen, dass sie dann eben sich wieder auflösen und diesen zelluloseartigen, glitschigen Schleim um sich bilden, dass dann eine sehr große Tablette gut in den Rachen passieren kann. Stolz ist Jens-Peter Schütz auch auf eine hochdosierte Schmerztablette, die fast ohne Hilfsstoffe auskommt. Dadurch ist die Pille kleiner und schluckfreundlicher. In den Apotheken lässt sich mit solchen Verbesserungen kein höherer Preis erzielen. Doch TAD hofft, dass die Patienten die angenehmeren Tabletten bevorzugen und die Firma so Marktanteile dazugewinnt. Die Pharmaindustrie wird zunehmend nicht mehr von der Chemie, sondern von der Biotechnologie bestimmt. Fast alles Insulin für Zuckerkranke ist inzwischen ein Produkt der Gentechnik. Das blutbildende Hormon EPO ist ein Kassenschlager. Dazu kommen Wachstumshormone, Interferone und therapeutische Antikörper. Auch für die Generika-Firmen liegt hier der Markt der Zukunft. Die ersten Patente für biologisch erzeugte Medikamente sind schon abgelaufen. Doch die Novartis-Tochter Sandoz ist mit einem Zulassungsantrag für ihre Kopie des menschlichen Wachstumshormons an der EU-Kommission gescheitert. Begründung? Die sogenannten Biosimilars sind mit normalen Generika nicht zu vergleichen. Eine Ansicht, die die Hauptgeschäftsführerin des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller, Cornelia Itzer, unterstützt. Gentechnische Arzneimittel sind hochkomplexe Arzneimittel, auch im Herstellungsprozess. Es ist nicht wie beim chemisch synthetisierten Arzneimittel, wo Sie sagen, hier ist der Wirkstoff, sondern Sie haben hier Moleküle, die sehr schnell auch Veränderungen aufzeigen können. Sie sind vergleichbar mit Impfstoffen oder Blutprodukten von ihrer Komplexität. Und für diese Produkte gilt, dass sie nicht einfach nachgeahmt werden dürfen, sondern es müssen eigene klinische Studien durchgeführt werden, Studiendaten zur Arzneimittelsicherheit, zur Verträglichkeit. Und das muss auch für gentechnische Arzneimittel gelten, sonst wird es für den Patienten gefährlich. Lebende Zellen sind weniger beherrschbar als chemische Reaktionen in der Retorte. Deshalb können schon kleine Veränderungen im biotechnischen Prozess zu großen Unterschieden im Endprodukt führen. Das zeigte kürzlich das Beispiel EPO. Einer der drei Anbieter hatte seine Herstellung geringfügig verändert und zusätzlich neue Fertigspritzen eingesetzt. Das hatte offenbar Auswirkungen auf die Form des blutbildenden Hormons, das in der Folge vom Immunsystem einiger Patienten als fremd erkannt wurde. Sie entwickelten Antikörper, die nicht nur das medikamentös zugeführte, sondern auch das im eigenen Körper gebildete EPO unwirksam machten. Seitdem sind diese 141 Patienten, davon 7 in Deutschland, dauerhaft auf Blutkonserven angewiesen. Auch Jens-Peter Schütz gesteht zu, dass aufgrund dieser Erfahrungen für die Biosimilars höhere Hürden gelten müssen als für gewöhnliche Generika. Grundsätzlich ist es richtig, man darf allerdings nicht den Fehler machen, dass man auf die Maximalforderungen der forschenden Unternehmen eingeht, weil die haben natürlich als allererstes Ziel im Kopfe, dass ihre Substanzen möglichst lange ohne Wettbewerb auf dem Markt bestehen. Die Wahrheit liegt da irgendwo zwischendrin. Eins ist richtig, das sind Prozesse letztendlich, die vermarktet werden und es müssen sichere Prozesse etabliert werden seitens der Generikahersteller, wie wir das beispielsweise bei den herkömmlichen Arzneimitteln auch geschafft haben. Vonsofern wird es da für die generische Industrie doch deutlich schwerer, aber nicht unlösbar. Die Entwicklung der Biosimilars wird deutlich teurer sein als die von normalen Medikamentenkopien. Doch den Generikaunternehmen bleibt nichts übrig, als das wirtschaftliche Risiko einzugehen, wenn sie sich nicht vom Fortschritt in der Medizin abkoppeln wollen. Bei der TAD in Cuxhaven wird deshalb schon seit einigen Jahren an der Produktion von Interferonen und von EPO geforscht. Obwohl das Endprodukt natürlich identisch sein muss, entwickelt das Unternehmen eigene Produktionsprozesse, die dann auch zum Patent angemeldet werden. Nach einigen Rückschlägen ist Jens-Peter Schütz optimistisch, 2007 mit den ersten Biosimilars auf den Markt kommen zu können. Darauf warten die Krankenkassen schon jetzt sehnsüchtig. Schließlich gehören die gentechnischen Medikamente zu den teuersten Arzneimitteln überhaupt. Sie müssen auch häufig über viele Jahre verschrieben werden, weil sie meist zur Behandlung chronischer Krankheiten wie Rheuma, Multiple Sklerose oder Blutarmut bei Nierenschwäche eingesetzt werden. Wenn auch auf diesem Feld nach Ablauf der Patente Generika zugelassen werden, können die Krankenkassen und damit die Versicherten Millionen sparen. Zuvor dürften die Originalanbieter genug verdient haben, um weiter nach neuen Wirkstoffen zu suchen. Letztlich braucht das heutige Gesundheitssystem eben beides, forschende Arzneimittelfirmen und Generikaunternehmen. Denn ohne das durch ein Patent geschützte Original gibt es keinen Fortschritt, ohne die preisgünstige, aber wirksame Kopie keine Finanzreserven, um diesen Fortschritt auch zu bezahlen. Sie hörten Original und Kopie. Was unterscheidet Generika von Markenpräparaten? Ein Feature von Volkhard Wildermuth. Es sprachen Sabine Postel und Hendrik Stickern. Produktion Axel Scheibchen. Redaktion Uli Blumenthal.